WDR 5 Zeitzeichen. Im Oktober 1912 erscheint die erste Tarzan-Geschichte. Ich weiß, worauf Sie jetzt warten. Ich werde jetzt nicht schreien. Immer wenn von mir die Rede ist, erwarten alle, dass ich anfange rumzuschreien. Das geht schon seit 100 Jahren so. Oh, Tarzan, bitte. Nein, nein und nochmals nein. Bitte. Ja, okay. Ich bin verrückt danach. Der Tarzan ist ja deswegen eine so genial erfundene Figur, weil er tief in der Natur verwurzelt ist, aber in ihr, weil er ja doch jemand ist, der aus der Welt drumherum stammt, nicht heimisch werden kann. Ist er nicht großartig? So stolz, so wild. Ich bin Tarzan. Ich bin der größte Jäger des Dschungels. Ich werde für dich kämpfen. Er ist eben ein Sportler, ein Kämpfer, er ist zugleich ein Gentleman. Er ist das Gegenbild zum Angestellten mit seinen kleinlichen und kleinen Sorgen. Ganz genau. Er war ein Bild von einem Mann, mit herrlichem Körperbau. Eher an Apoll als an Herkules erinnernd, ein einfaches Löwenfell als Lendenschurz und von einer archaischen Schönheit, die einen Halbgott vermuten lässt und nicht einen Menschen. Ah. Der Erfinder von Tarzan, Edgar Rice Burroughs, ein Amerikaner mit lichtem Haar und kleinem Bauchansatz, ist so ganz anders als die Figur, die er zum Mythos macht. Burroughs ist ein armer Schlucker aus Chicago, der sich als Rinderzüchter, Goldgräber und zuletzt als Vertreter für Bleistiftanspitzer durchschlägt. Er fühlt sich als Loser und um aus seinem tristen Alltag zu entfliehen, verschlingt er Schundheftchen. Detlef Hoffmann, Kulturhistoriker. Dazu muss man wissen, es gibt eine Form von Groschenroman in den Vereinigten Staaten, die Pulps heißen, die wöchentlich erschienen und die sich auf dem Markt heftig Konkurrenz machten. Edgar Rice Burroughs überlegt sich, wenn Leute für so einen Mist bezahlt werden, den sie da schreiben, dann kann ich das auch. Ursprünglich hat er das mit Weltraum-Science-Fiction-Geschichten versucht, die damals sehr en vogue waren. Und mit denen Burroughs schon erste kleine Erfolge hat. Dann träumt er sich in die afrikanische Exotik. Afrika, der dunkle Erdteil. Seine Schönheit ist voller Gefahren und der Tod trägt ein kostbares Gewand. Uralt, geheimnisvoll, furchterregend. Das ist Afrika. Er mixt Reiseberichte aus Afrika mit ein bisschen Darwin und einer guten Portion Dschungelbuch des britischen Erfolgsautors Kipling. Und ist dann auf diese Figur gekommen, eher nebenbei und gar nicht als ein Einfall, auf den er besonders stolz war. Affen wären gut, denkt sich Burroughs. Ein adeliges Findelkind im Dschungel, von Affen aufgezogen. Stark wie ein Gorilla, schlau wie ein Mensch. Nicht schlecht. Ich brauchte aber noch eine schöne Frau an meiner Seite. Eine gebildete, hübsche Blondine, die ebenfalls im Dschungel strandet und sich unsterblich in den Helden verliebt. Mein Name ist Parker, Jane Parker. Was für ein zartes Gesicht sie hatte. Wie weich und seidig ihre Haut glänzte. Ich habe auch keine Angst vor ein paar unheimlichen Schreien. Damit sind die Hauptdarsteller komplett. Der Rest der Story ist simpel. Tarzans Vater, Lord Greystoke, und seine schwangere Frau werden Opfer einer Schiffsmeuterei. Sie sind den Gefahren des afrikanischen Urwalds nicht gewachsen und sterben kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Eine Affenmutter schnappt sich den kleinen Lord und zieht ihn auf. Sein Name ist Weißhaut. In der Affensprache von Burroughs heißt das Tarzan. Der Verleger des populären All-Story-Magazins ist begeistert und zahlt Burroughs $7,000 für die Geschichte, die 1912 in der Oktoberausgabe des Groschenheftchens erscheint. Auf dem Cover ist ein braun gebrannter Muskelprotz mit dunklen langen Haaren im Lendenschurz zu sehen. Mit dem rechten Arm umklammert er die Kehle eines Löwen, in seiner linken blitzt ein langes Messer. Der Titel des Heftromans verrät, um wen es sich handelt. Tarzan bei den Affen. Edgar Rice Burroughs kennt Afrika nur vom Hörensagen, war selbst nie dort. Kein Wunder also, dass bei ihm auch Tiger durch den Dschungel streifen. Aber trotz einiger Ungereimtheiten, die Leser verschlingen seine Tarzan-Geschichte. Mein Leben bei den Affen war glücklich. Denn Tarzan konnte sich an kein anderes Leben erinnern, und ahnte nicht, dass es auf der Welt noch etwas anderes gab als die Wälder und die wilden Dschungeltiere, mit denen er vertraut war. Die Leser können gar nicht genug kriegen von dem Waisenknaben im Lendenschurz, der sich durch den Dschungel schwingt, mit Affen spricht, Löwen besiegt und Krokodile würgt. Burroughs schreibt aus der Kurzgeschichte einen Roman. Als er zu Boden gefallen war, setzte Tarzan von den Affen seinem Todfeind, der ihn sein Leben lang verfolgt hatte, den Fuß ins Genick, blickte zum Vollmond empor und stieß den wilden und furchteinflößenden Ruf seines Volkes aus. Es soll niemanden unter euch geben, der so mächtig ist wie Tarzan. Mögen seine Feinde sich in Acht nehmen. Ich glaube, dass man eigentlich in diesen Roman den wahren Tarzan entdecken kann. Weil durch all die Adaptionen, egal ob Film oder Comic oder Musical, Tarzan als Figur immer weicher gekocht worden ist. Der Schweizer Verleger Peter Graf hat in diesem Jahr 3 der Tarzan-Bücher neu aufgelegt. Der harte, der wirkliche Tarzan, den findet man eigentlich in den Romanen. Der junge Lord Greystoke blickte Kircher gerade in die bösen roten Augen, hämmerte sich mit den Fäusten auf die mächtige Brust und stieß noch einmal den schrillen, herausfordernden Schrei aus. Tarzan wird zum Serienhelden. Mit immer neuen Abenteuern in Groschenheftchen, Büchern und Comicserien, auf Schallplatten und in Kinofilmen. Bereits 1918 erscheint der amerikanische Emo Lincoln als spärlich bekleideter Mann, wild gestikulierend und sich ständig auf die Brust hämmernd auf der Leinwand. Allerdings noch stumm. Die erste Version des Tarzan-Schreis können die Kinobesucher 1930 hören. Er kommt von einer Schallplatte. Ein schreckliches Heulen, nicht wahr? Edgar Rice Burroughs hat den Nerv seiner Zeit getroffen. Und der Autor entpuppt sich als Verkaufsgenie. Und einer der ersten, die es geschafft haben, halt alle Rechte an dieser Figur zu behalten. Es gab eben nicht nur Comics und Filme und alle möglichen Adaptionen, sondern es gab auch Tarzan-Benzin und Tarzan-Turnschuhe. Tarzan-Eis, Tarzan-Hosenträger, Tarzan-Armbanduhren, Tarzan-Kaugummi. Tarzan wird zum Mythos der Moderne. Der Kulturhistoriker Detlef Hoffmann. Einmal ist er zivilisationsfern und findet seine innere Ruhe in einem Leben fern der Zivilisation. Von frühester Kindheit an hatte er geübt, sich von Ast zu schwingen, wie er das bei seiner Mutter sah. Er konnte sich blitzschnell 20 Meter tief von Ast zu Ast fallen lassen oder die schwankenden Baumwipfel mit der Leichtigkeit eines Vogels erreichen. Aber wenn das alleine wäre, wäre es langweilig. Tarzan dachte noch oft an das Abenteuer mit der Löwin, denn solche Ereignisse unterbrachen die Eintönigkeit seines Lebens. Das sonst nur aus der Suche nach Nahrung, Essen und Schlafen bestand. Auf der anderen Seite gibt es diese aggressive Seite. Und diese aggressive Seite wird gegen die Bedrohung der Zeit gewandt. Das, was das Leben schwierig macht. Das Verhalten der Fremden ließ Tarzan den Kopf schütteln. Er war froh, sich nicht sofort zu erkennen gegeben zu haben. Offenbar bestand kaum ein Unterschied zwischen den Weißen und den Eingeborenen. Sie waren nicht zivilisierter als die Affen und kaum weniger grausam. Tarzan, und das macht vielleicht den Unterschied zu anderen sehr einfach erzählten Geschichten aus. Tarzan ist nicht per se der Gute, sondern er ist eben auch der Wilde oder das Tier. Und er reagiert, wie er halt reagieren muss in der Situation, und das ist nicht immer moralisch. Aber der Mythos Tarzan behandelt auch die Menschwerdung des Dschungelkindes. Er findet Bücher seiner Eltern und bringt sich selbst Lesen und Schreiben bei. Er sieht sein eigenes Spiegelbild im Wasser und entdeckt den Unterschied zwischen Mensch und Affe. Er war entsetzt von dem Anblick, der sich ihm bot. Es war schon schlimm genug, unbehaart zu sein. Aber kaum zu ertragen, obendrein ein solches Gesicht zu besitzen. Dieser schmale Schlitz von einem Mund, diese winzigen weißen Zähne. Wie kümmerlich wirkten sie neben den wulstigen Lippen und den mächtigen Eckzähnen meiner Artgenossen. Eine Frau sieht das natürlich ganz anders. Als Jane entdeckte, dass das seltsame Waldwesen, das sie den Klauen des Affen entrissen hatte, sie als Gefangene wegschleppte, versuchte sie zuerst zu entkommen. Ah! Oh, lass mich los, du Rohling! Lass mich los, du! Fass mich gar nicht an! Aber Die starken Arme hielten sie so leicht, als wäre sie ein kleines Baby. Das Gesicht des Mannes war außerordentlich schön, von vollendeter Männlichkeit, die nicht entstellt war durch Ausschweifungen oder brutale oder degenerierte Leidenschaften. Ich glaube, es ist besser, wenn du mich nicht so ansiehst. Das ist viel zu gefährlich. Maureen O'Sullivan als Jane und Johnny Weissmüller als Tarzan sind wohl das legendärste Dschungelpaar. Dass ein Olympiaschwimmer die Hauptrolle für den ersten Tarzan-Tonfilm 1932 bekommen hat, lag auch an der Schamgrenze der Schauspieler damals. Sobald diese Schauspieler, die getestet wurden, nur im Lendenschurz erschienen sind, waren sie dann unsicher geworden und es war kein natürliches Spiel mehr. Rainer Boller, Filmexperte und Autor des Buches Tarzan und Hollywood. Wahrscheinlich haben sie sich geschämt und das war bei Johnny Weissmüller kein Problem. Und man hat gesagt, er müsste als neuer Schauspieler nach dem Stummfilm jetzt mit höheren Sprechleistungen auftauchen. Und tatsächlich ist er ja das Symbol des sprachunfähigen Tarzans geworden. Nicht? Ich Tarzan, du Jane. Ja, Jane. Jane. Und du. Tarzan, Tarzan. Tarzan. Jane, Tarzan, Jane. Ganz recht. Tarzan, Jane. Jane. Tarzan, Jane. Das war Tarzan, wirklich eine Jane. Peinliche Nummer. Liebling, das war ein langer Satz. Nein, ich glaube nicht, dass das auf Johnny Weissmüller zugeschnitten war. Das war generell die Figur, die man auf der Leinwand haben wollte, dass man ihn als einfältigen Dschungelbewohner gemacht hat. Aber er ist natürlich intensivst naturverwandt durch sein Schwimmen, durch sein Einswerden mit dem Wasser, durch sein Einswerden mit der Naturwelt. Johnny Weissmüller verdanken wir auch den vermutlich berühmtesten Schrei der Filmgeschichte. In seiner Kindheit in Chicago hat er bei Jodelwettbewerben in der deutschen Kolonie mitgemacht. Jetzt kann er den Filmleuten einen beeindruckenden Jodler hinlegen. Den haben natürlich dann die Tontechniker von MGM noch ein bisschen angepasst und es sollen in diesem Schrei noch Tonbandkonserven von einer Hyäne, eines Kamels und eine Sopranstimme vorhanden sein und sogar noch eine Violinenstimme. Im Laufe der Jahre und etliche Kinofilme, Werbespots und Comics später entfernt sich die Figur immer weiter von ihrem Erfinder. Oft reduziert auf Ich Tarzan, du Jane. Der Ur-Tarzan in Burroughs Romanen ist aber keineswegs primitiv, sondern ein Mensch, der sich weiterentwickelt und der sich der zivilisierten Welt anpassen kann. Gesine Krüger, Literaturwissenschaftlerin. Tarzan trägt weiße Anzüge, er hat den Führerschein, er ist sozusagen auch äußerlich zum Gentleman geworden. Das sind Dinge, die im Film nicht dargestellt werden, die im Roman aber ganz zentral sind. Tarzans kleiner, kluger Verstand entwickelte viele Gedanken. Und Grundlage dafür war die ihm von Gott verliehene Gabe des Verstandes. Übrigens, neben Englisch spreche ich noch 25 weitere Sprachen fließend. Tiersprachen inklusive. Als Edgar Rice Burroughs 1950 mit 74 Jahren stirbt, hinterlässt er ein Millionenvermögen. Tarzan hat ihn reich gemacht. Dabei wollte er mit der Geschichte am Anfang nur ein paar Dollar verdienen. Irgendwie hat Rice Burroughs da einen ganz genialen Kunstgriff gemacht, dass man sich mit Tarzan in gewisser Weise identifizieren kann. Die Frage aber, mit was man sich da identifiziert, die ist völlig offen. Heute muss ich vor allem als Urheld aller ökologischen Bewegungen herhalten. Detlef Hoffmann, Kunsthistoriker. Es ist eine ausgesprochen produktive Projektionsfläche. 100 Jahre ist diese Projektionsfläche mittlerweile alt und nun hangelt sich Tarzan zurück ins Kino. In den Bavaria Studios in München entsteht aktuell eine 3D-Version, in der real mit Schauspielern gedrehte Szenen durch den Computer gejagt und in Animationen umgewandelt werden. So wird auch die Facebook-Generation wieder lautstark daran erinnert, wer im Urwald regiert. Ich weiß, was jetzt kommt. Oh, Tarzan, bitte. Hört das denn nie auf? Bitte. Okay, dann mache ich mich mal wieder auf in den Dschungel. Tarzan, nimm mich doch mit. Tarzan, warte auf mich, ich komme. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de